Herzlich willkommen zur Rios Wochensicht, diesmal die Woche 11, 2010. Ich habe mir mal die letzten Folgen der Wochensicht angehört und muss feststellen, ich habe immer mehr gemotzt über verschiedene Sachen. Und das ist eben ganz unbewusst geschehen, weil es halt doch ein paar Aufreger gibt immer. Aber ich habe einen Fehler gemacht und habe immer die Aufreger in der Sendung angesprochen, aber nicht die positiven Sachen. Ich gelobe Besserung auf jeden Fall. Ja. Auch wenn ich denke, dass es kaum noch besser werden kann nach der letzten Sendung mit dem Henning. Das war wirklich eine geniale Geschichte, würde ich mal sagen. Und ich probiere, dass ich öfters Leute in die Show bekomme, das lockert das doch dann ein bisschen auf, ja. Und so ein Dialog in einem Podcast halt doch besser als ein Monolog, wo ich dann quatsche und ihr hört zu. Und dann ist es gut, dass es eben auch verschiedene Meinungen in der Show dann eben gibt, in dem Podcast. Und ich hoffe, dass sich dann noch ein paar Leute melden, die vielleicht Lust haben, mal hier auch ihren Senf mit dazu abzugeben. Für alle, die vielleicht schon mal des Öfteren gesagt haben, Mensch, ich bin da aber doch bei einigen Themen überhaupt nicht mit dem einverstanden, was der so redet, ja, dann schreibt mir eine Mail, ja, nimmt Kontakt mit mir auf über meinen Google-Account, Profil Rio 3000, und schreibt mir da, und dann könnt ihr sicher in der Sendung auch hier per Skype zum Beispiel mitmachen, ja, und eben auch eure Sicht der Themen darlegen. Und das ist etwas, das finde ich sehr, sehr gut, und ich würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Also startet eure Anfragen, ich bin aufs Schlimmste gefasst. Und ich muss ja irgendwas machen, ja, um mir die Zeit zu vertreiben, ja, die es jetzt hier noch braucht, bis der Notion Inc. Adam rauskommt. Also der Adam von Notion Inc., der ist nämlich, ja, so schnuckelig, so schön, so genial. Ich muss das Teil haben, ja, ich werde mir das sofort bestellen, sofort, wenn das rauskommt. Und was ist der Adam Notion Inc.? Das ist ein Tablet-Computer. Basiert auf Android-Betriebssystem und hat einen Dual-Core-ARM-Prozessor drin, der A9, hat 1080p Full-HD-Playback, ja, auch das ist nicht verkehrt, eine Webcam ist drin, ja, 180 Grad drehbare Webcam, und ja, ist eine fantastische Geschichte. Doch was mich am allermeisten, gut, der E-Book-Client darf natürlich nicht verschwiegen werden, ja, das ist auch hauptsächlich ein Grund, warum ich so heiß auf das Teil bin. E-Ink, klar, absolut für E-Books zu lesen, absolutes Muss. Ich werde auf keinen Fall jemals auf einem Display ein riesen dickes Buch lesen, ja, dann sind mir die Augen dann doch ein bisschen wichtiger. Ja, aber dieser Adam, der geht da, ich habe noch immer ein Problem mit dem Namen, ne? Adam Notion Inc., sag ich mir, das ist falsch, ja, also Notion Inc. ist die Firma und das Produkt heißt Adam, ja. Gut, aber ich werde es noch, irgendwann werde ich es noch hinkriegen, ja. Aber auf jeden Fall, der hat ein Dual-Display. Ja, das sind aber jetzt keine zwei Displays, wo man dann hier so zusammenklappen kann oder ähnliche Krimskrams, nein. Und zwar hat der ein sogenannte LCD Transmissive Mode, ja, wo also praktisch das Licht von außen kommen muss, ja, entsprechend wenig Strom wird verbraucht. Man kann es mit direkter Sonneneinstrahlung lesen, Und dann gibt es einen Transflective Mode. Ja, und dann kann man eben das auch überall sehen, sowohl im Dunkeln, ja, mit Hintergrundbeleuchtung, als auch in direktem Sonnenlicht, beziehungsweise mit normalem Licht, als E-Book-Reader. Und die Qualität hinkt da wirklich dem E-Book in nichts hinterher, ja, also dem E-Ink, ja, sozusagen. Und somit verbindet er natürlich beide Systeme. Und das ist eine geniale Sache, weil wenn man natürlich im Internet surft, dann ist E-Ink nicht ganz so toll, weil der Aufbau vom Bild eben etwas langsamer ist. Ja, oder etwas langsamer ist natürlich total untertrieben. Aber es ist für Bücher zu lesen, ist natürlich absolut ein Muss. Ja, und somit kann man das hier ganz gut kombinieren. Man hat von beidem etwas. Die Auflösung ist auch sehr, sehr interessant. 1024x600 auf einem 10,1-Inch-Screen. Auch das ist eine schöne Geschichte. Die technischen Spezifikationen, oh, die zergehen bei mir auf der Zunge. Oh, ich brauche das Teil unbedingt. Ja. 3,2 Megapixel Kamera habe ich schon gesagt. Drehbar. Dann hat es ein Nvidia Tegra 2-Chip drin, Dual-Core Cortex A9 und eine ULP-GPU, fantastische Daten. Dann der Speicher 16 bzw. 32 GB eMMC, muss ich ehrlich gesagt noch nachschauen. Das kann ich schon mal vielleicht gerade machen, warum denn nicht? Ja, das allmächtige Internet ist ja immer vorhanden. eMMC ist ein Embedded Memory Part. Okay, ein NIND Solution. Okay, also es handelt sich da tatsächlich um den internen Speicher. Ich habe schon Angst gehabt, dass das vielleicht hier bei dem Standard abweicht. MicroSD, aber hier steht es auch: MicroSD Slot ist natürlich auch vorhanden, um dann die Daten, den Datenspeicher zu erweitern. WLAN ist natürlich mit eingebaut, Bluetooth, WWAN, 3G, ja, HSDPA wird es haben. Ich hoffe, dass es aber auch ohne dieses 3G funktioniert, denn ansonsten wird es mir hier in Deutschland mal wieder nicht viel nützen. Ich hoffe, dass es auch komplett alleine unabhängig über WLAN zu betreiben ist. Dann kann ich es nämlich auch gleich importieren und nutzen. Ja, das Display nochmal kurz. Pixel QI Display nennt sich das Ganze. 10,1 TFT Liquid Crystal Display mit eben Transmissive, Transflective and Reflective Display Modes. Wahnsinn! Wo gibt's denn sowas? Herrlich. Ja, dann das Touchscreen ist klar, brauche ich nicht zu erwähnen, ne? Touchscreen, ganz klar. Zwei Lautsprecher sind eingebaut, also Stereo ist drin. Ein normaler Kopfhöreranschluss, klar. Mikrofonanschluss ist drin und ach, natürlich ein eingebautes Mikrofon, so dass man zusammen mit der Webcam auch gleich zum Beispiel Videochats machen kann, etc. Ja, USB 2.0 Anschlüsse, ja, und zwar zweimal Host-Anschlüsse sind auch vorhanden. Damit lassen sich alle möglichen Sachen anschließen. Auch das für mich ein sehr, sehr wichtiges Argument. Ja. Ein Docking-Port ist vorhanden, um das Teil zum Beispiel zu erweitern für daheim. Ja, da freue ich mich dann auch schon auf eine externe Tastatur und so weiter. Ganz klar. Und ja, die Laufzeit ist jetzt hier noch ziemlich rudimentär angegeben. Ganz klar, weil das Gerät wird ja auch noch nicht ausgeliefert. 140 Stunden Audio und über 16 Stunden HD-Video-Playback wird hier versprochen. Ja. Wenn man das zum Beispiel für E-Books nutzt und dann eben auf diesen Transflective-Modus schaltet, wo es eben keine Hintergrundbeleuchtung gibt und dann entsprechend dann eben die Refresh-Raten auch verkleinert werden, dann wird das sicherlich sehr, sehr, sehr lange halten, wie eben man das vom normalen E-Book-Reader gewohnt ist. Der E-Book-Client verspricht auch, ja, dass alle großen E-Book-Formate unterstützt werden, Das wäre ja mal was Neues. Bei Android fehlt nämlich immer noch ein Client für das Adobe Adapt DRM, das ja, ja eigentlich hauptsächlich genutzt wird, neben dem Kindle DRM. Ja. Und da können wir mal drauf gespannt sein. Das müsste ja dann eine Eigenentwicklung sein von der Firma. Oder da wurde mit der anderen Firma im Geheimen zusammengearbeitet. Weil so offiziell gibt es noch keine Applikation eben für Android, die eben dieses DRM kann. Na gut, also wir warten oder ich warte auf jeden Fall mal ungeduldig das Ganze ab. Ja, ein paar Videos wurden da schon gezeigt. Ich habe auch einen Link in der Podcast-Beschreibung drin. Da könnt ihr euch das Video mal angucken. Es gibt noch mehr bei YouTube zu sehen. Es ist wirklich so, wie ich mir ein Tablet vorstelle, ganz, ganz toll. Und ich denke, das sind die Anwendungsbereiche, ja, muss ich sagen, ist bei mir bei einem Tablet immer noch so eine Geschichte. Ja. Ich kann mir ehrlich gesagt keine ja, hauptsächlichen Anwendungsbereiche feststellen. Ja. Ich kann da keine sehen, muss ich ehrlich gestehen. Also gut, ja, mal kurz vom Fernseher, die Daten checken, ja, oder bei DVD gucken, mal eben Informationen über einen Schauspieler raussuchen. Ja, okay, gut, das kann ich mir noch vorstellen. Ich bin aber auch ein Geek, ja. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass es jemand außerhalb der technikaffinen Szene da irgendwie machen wird. Ja. Die sind froh, wenn sie die DVD zum Laufen kriegen. Und ja, was noch? Ich hole mir das Teil hauptsächlich für E-Books zu lesen. Ja, dann die Frage, warum nicht ein Kindle? Die Frage ist auch noch nicht abschließend geklärt. Möglicherweise hole ich mir auch noch ein Kindle. Nur der hauptsächliche Punkt ist, dass der Kindle eben als DRM sein eigenes Format hat. Ja, das ist schon immer eine Schwierigkeit gewesen. Und ich hätte gerne auch das Adobe DRM-Format, auch wenn ich DRM eigentlich grundsätzlich ablehne, weil eben, ich habe es schon mal in einer anderen Sendung angesprochen, weil eben da viele deutsche Bücher eben ausschließlich mit diesem EPUB Adobe DRM erscheinen. Ja. Und da nützt mir eben ein Kindle überhaupt nichts. Ja, Kindle kann man gut für freie Bücher benutzen, für die Formate, die eben Amazon anbietet, im Amazon Shop. Ja, das ist wunderbar. Und naja, dann schauen wir mal, wie das wird. Vielleicht gibt es ja auch demnächst eine Android-App für Kindle-Bücher. Und somit könnte ich dann eben auch auf dem Notion Ink Atom auch die Kindle-Bücher lesen. Das wäre auch fantastische Sache. Allerdings, ich warte auch noch. Ja, also ich meine, da ist schon fest auf meiner Einkaufsliste, das Notion Ink Atom. Es sei denn, Amazon würde ja zum Beispiel einen neuen Kindle anbieten bis zu diesem Zeitpunkt, weil Amazon hat ja eine Displayfirma gekauft und jetzt gehen natürlich die wildesten Spekulationen im Internet rum, was das bedeutet und alle erwarten eigentlich ein Kindle 3. Ja. Und ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Das könnte natürlich noch kurzfristig die Entscheidung ändern, muss ich auch sagen, aber ich muss es sagen, dieser Notion Ink Atom, der hat es mir angetan. Wenn ich das Teil ansehe, ja, dann ist bei mir unweigerlich ein Verlangen brannte da in mir auf, ja, und das heißt haben will. Ja. Ganz einfach. Und ich denke, das wird's auch werden, ja. Gut, was gibt es sonst noch für Anwendungsmöglichkeiten für ein Tablet? Ja, unterwegs muss ich sagen, eher nicht. Ja, also unterwegs habe ich mein Android-Handy. Ja, das nehme ich da mit. Das ist kompakt, das ist transportabel. Da brauche ich keinen eigenen Rucksack dazu. Ja. Und ja, also unterwegs, wie gesagt, das 3G ist bei mir hier eher uninteressant. Ja, und unterwegs mit Wi-Fi ist auch noch eher mau. Das nehme ich dann höchstens mal, oder würde ich höchstens mal mitnehmen, wenn ich so zu einigen Kaffeeketten gehe und mich da reinsetze, ja, die freies Wifi haben, gehe ich aber normalerweise nicht hin. Also ist das auch ja, fast uninteressant, das Teil für unterwegs. Somit bleibt eben auch nur das Surfen im Internet, ja, oder was es eben dann an Applikationen gibt. Und da ist natürlich der Riesenvorteil, dass es auf Android basiert, das Tablet. Und da gibt es ja schon alle möglichen Anwendungen und Apps dafür, sei es jetzt um meinen Server zu steuern, ja, oder um eben Internetradio zu hören. Das ist vielleicht auch noch eine tolle Geschichte. Bisher musste ich das ganz umständlich machen. Entweder musste ich meinen Computer im Wohnzimmer booten, ja, oder eben mit dem Handy dann eben diese Internetradios hören und Kopfhörer. Und ich denke, dass so ein Pad ganz schnell an die mit der 3,5 Zoll Klinkensteckerbuchse an den Verstärker angeschlossen ist und zack, höre ich es dann eben über die Anlage. Ja. Und ja, wenn jemand da ist, der dem das stört, dann kann ich auch die Kopfhörer daran setzen. Ja. Gut, wir werden sehen. Ist ja auch kein Problem, im Hintergrund Internetradio zu hören, denn wie es bei Android üblich ist, gibt es das Multitasking natürlich auf allen Ebenen. Das heißt, ich kann mehrere Programme starten und die simultan benutzen ohne Probleme. Ja, das heißt Internetradio im Hintergrund und trotzdem auch im Websurfen. Ja. Und gleichzeitig läuft vielleicht noch ein Timer und der Videochat nebenher. Ja, ja, genau. Was, wie, das macht eh niemand? Ja, da habt ihr euch mal aber getäuscht, ja. Ich hab schon gechattet, während ich den Podcast gemacht habe. Oh, das hätte ich jetzt vielleicht soll nicht sagen. Tut mir leid, das ist nie passiert, ja. Quatsch, ich habe total übertrieben, ja. Ich würde auch nicht chatten, wenn ich einen Podcast mache. Sowas. Nein, nein, nein. Ja, also, auf jeden Fall, dieser Notion Ink Adam, der scheint doch die Technik ein bisschen voranzubringen da. Leider sieht man immer wieder, dass die wirklichen Innovationen vor dem Hype praktisch verblassen, ja. Und so ein Hype, der ist dann auch mehr schädlich, weil diese technische Möglichkeiten, die dieser Notion Ink bietet, ja, der ist meilenweit davon entfernt, was so momentan gerade mit der Hype-Geschichte abgeht, ja, von diesem Pad, das von so einer angebissenen Apfelfirma vertrieben wird, oder bald vertrieben wird. Und es ist ein bisschen schade. Ja, es ist wirklich schade, aber das ist ja schon mal passiert. Das ist damals beim iPod passiert, das ist damals beim iPhone passiert. Ja, es passiert jetzt wieder. Die Waren, die guten Sachen werden dann in den Hintergrund gedrängt, weil es keinen mehr interessiert. Ja, nur noch der Name und das Logo ist wichtig. Aber wie gesagt, auf meiner Einkaufsliste steht ja, ich brauche das Teil. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Und wenn wir schon von technischen Erweiterungen sprechen und ja, und so die technische Zukunft von dem Ganzen. Ich habe vor ein paar Tagen was gelesen, das hat mir die Sprache verschlagen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ja. Und es ist irgendwie, ich habe ja schon öfters mal was geschrieben und gesagt über diesen virtuellen Charakter, dieses Virtual Idol aus Japan, Miku Hatsune. Das ist ein Vocaloid-Charakter. Vocaloid ist eine Software, ja, bei der ihr, ja, ganz kurz und vereinfacht gesagt, ihr habt eine Melodie, ihr gebt einen Text ein und der Computer kann dann oder singt dann zu dieser Melodie passend den Text und ja. So simpel sich das anhört, so genial ist das. Und Miku Hatsune ist mittlerweile ein Popstar, ein Idol. Ja, und zwar nicht nur in Japan, obwohl es außerhalb von Japan aktiv eigentlich nicht beworben wird. Ja. Rund um den Erdball kennt man schon Miku Hatsune. Manche nicht nach dem Namen, manche kennen zum Beispiel Lefan-Polka und so weiter, ja. Und irgendwie haben wohl die meisten schon irgendwas von Miku Hatsune gehört und wissen es vielleicht noch gar nicht. Und Ja, was jetzt passiert ist, Miku Hatsune hat ein Live-Konzert bekommen. Tatsächlich ein Live-Konzert. Eine virtuelle Figur, ja, macht ein Live-Konzert. Und da haben natürlich die Betreiber, ja, und die, ja, sag ich mal, Erfinder von Miku Hatsune, die übrigens sehr, ich sag mal, freiheitlich eingesetzt werden kann. Also man kann den Charakter Miku Hatsune verwenden. Ja, auch das ist vielleicht ein Schlüssel zum Erfolg gewesen. Und ja, und dann haben die tatsächlich, um eben Miku Hatsune wirklich real in die Welt reinzubringen, eine 3D-Holographie gemacht. Und es ist fantastisch. Miku läuft praktisch direkt im Publikum, ja, und man kann die so sehen, praktisch anfassen, wenn man dann halt in die Luft greift, ja, das ist natürlich schade, ah, es ist der Wahnsinn, ja, und was für eine Technik da eingesetzt wird, ist wirklich super genial. Und da habe ich, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, das ist das 21. Jahrhundert. Star Wars, ja, helft mir Obi-Wan Kenobi, ist Realität geworden, ja. Miku Hatsune auf der Bühne live. Miku Hatsune als Computerkreation, als virtueller Charakter, dreidimensional zum Anfassen dargestellt, ist einfach absoluter Hammer und ich wäre gerne auf dem Konzert gewesen. Leider wurde auch das Video, das bei dem verlinkten Artikel auf YouTube eigentlich zu sehen war, ja, wurde leider wieder von Sega ja, gelöscht, beziehungsweise von YouTube gelöscht, weil Sega eben gesagt hat, das ist ja Copyright. Aber wenn ihr Miku Hatsune Konzert eingibt, ja, vielleicht noch 2009 dazu, weil die 2010er Version scheint Sega da knaller durchgegriffen zu haben, aber man kann es bei dem 2009er Konzert schon erahnen. Das war allerdings kein Konzert von Miku alleine. Und aber man kann es sehen. Die Holographie damals war zwar noch ein bisschen schlechter als das, was bei dem 2010er Konzert jetzt benutzt wurde, aber man kann es dann schon mal erahnen und es bleibt einem dort auch die Spucke weg. Ja. Ja, so sieht das aus. Übrigens, auf diesem Konzert war nicht nur Miku, sondern auch die Kollegin Megurine Luca dabei. Ja, die haben ein Duett gesungen zusammen auf der Bühne. Auch das fantastisch. Es gab übrigens ein Problem mit den Leuchtsticks. Die haben da solche Leuchtsticks. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt. Bestimmt irgendwie, die geht das so knicklich da. Ja, die knickt man da und dann fangen die an zu leuchten in alle möglichen Farben. Ja. Und da gab es so viele von diesen Leuchtstäben, dass es Schwierigkeiten gab bei der Holographie, ja, in den hinteren Reihen, wegen der Helligkeit, die dadurch entstanden ist in der Halle. Ja. Und tja, da wird man jetzt wohl dann beim nächsten Miku-Konzert diese Leuchtstäbe verbieten, damit eben die Miku in voller Pracht zu sehen ist. Und sie ist ja auch schnuckelig, die Miku. Mensch, Wahnsinn! Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn ich so die Miku so sehe, ja, und so mal das Programm angucke, ja, wie Miku dann auch singt und so weiter, da muss ich sagen, dass Miku eigentlich realer ist als so mancher Star in der Musikbranche, ja. Ganz einfach, weil sie singt selbst. Ja, und das kann man bei den Stars nicht immer sagen. Wahnsinn, also bei dieser Holographie-Geschichte, da können wir sicherlich noch einiges erwarten. Das steht noch am Anfang. Und ich denke, dass es in den nächsten Jahren da von der Entwicklung her noch ziemlich stark weitergeht. Diese Darstellung ist einfach fantastisch. Ja. Und ich bin also sehr, sehr perplex, wie die da das gemacht haben. Scheint relativ simpel zu sein, aber ich habe wenig Informationen drüber, deswegen stelle ich jetzt da noch nichts weiter an Spekulationen. Ja. Aber die Ergebnisse, die man so sieht, die sind einfach fantastisch und ich kann schon verstehen, dass das Publikum bei diesem Konzert regelrecht ausgeflippt ist. Wahnsinn. Wenn ihr kostenlose MMORPGs hört, dann stellt ihr euch sicherlich vor, oh, Flash Games. Nee, ist es nicht. Oder ihr stellt euch vor, ja, das ist doch nur so Werbungkram da. Nein, auch nicht. Kostenlose MMORPGs haben mittlerweile eine sehr, sehr starke Marktmacht entwickelt. Ja, komme ich gleich nochmal dazu. Sie haben aber vor allem eine hohe Qualität erreicht. Wenn ich mir so Runes of Magic angucke, das steht eigentlich dem kommerziellen World of Warcraft nichts nach. Ja. Grafik ist toll, das Crafting-System ist ausgewogen und Wahnsinn. Ist wirklich tolle Geschichte. Aber auch die, sag ich mal, etwas kleineren Spiele wie beispielsweise Grand Fantasia, ja, oder Luna beispielsweise sind sehr, sehr interessant. Auch das Alots, das MMORPG aus Russland. Die haben also wirklich schon ziemlich stark aufgeholt und die Qualität ist fantastisch, muss man sagen. Also wenn man das mal vergleicht, das sind viele Spiele, die es kommerziell zu kaufen gibt, deutlich schlechter als die freien MMORPGs. Aber dieses kostenlos, ja, es ist so eine Geschichte. Nein, nein, keine Werbung und so. Nein, kein Problem. Aber, tja, es ist halt so, dieses System heißt kostenlos, man hat keine monatlichen festen Gebühren, wie zum Beispiel eben bei WoW. Ja, da zahlt man monatlich, ich glaube, mittlerweile sind es 14 €, 14, 15 € im Monat, ja. Und dann kann man eben dafür einen Monat spielen und dann muss man wieder zahlen, wenn man weiterspielen will. Das heißt, man hat Fixkosten. Das schreckt natürlich viele ab, ganz klar, weil auch vor allem jüngere Leute, ja, Jugendliche, die kann man eben oftmals gar nicht in das Spiel holen, weil eben die Eltern zum Beispiel nicht erlauben, dass ein Abo gemacht wird. Ja. Deswegen gab es eben auch die Möglichkeit, solche Karten zu kaufen. Die kosten dann 16,99 € und dazu wie so Pay, ja, wie sagt man, Prepaid-Cards, ja. Und damit kann man dann eben seinen Account aufladen. Ja. Und es ist aber halt alles sehr, sehr ja, umständlich und man hat eben auch diese fixen Kosten. Und wenn 16,99 € abgezwackt werden vom Taschengeld, ja, dann ist das schon jede Menge und man überlegt sich das. Deswegen die kostenlosen MMORPGs, da hat man eben keine monatlichen Kosten. Man kann einfach anfangen zu spielen, fantastisch. Ja. Aber das System eben ist, dass man sich Sachen kaufen kann im Spiel. Das sind zum Beispiel Items, die den Charakter verstärken. Ja. Hab auch schon gesehen, Quests, die man kaufen kann, ja, spezielle, auch ziemlich beliebt beim Kaufen sind Mounts, also sogenannte Reittiere, ja, die eben das schnellere Vorankommen im Spiel, also streckenmäßig jedenfalls, ermöglichen. Ja, da läuft man jetzt schon mal eine Stunde. Ne? Und das läppert sich dann, wie man so schön sagt, auch immer zusammen. Vor allem wird man oft vor die Wahl gestellt. Also was heißt vor die Wahl gestellt? Es ist ja immer so im Spiel, man sucht monatelang oder wo man übertreibt, wochenlang nach einem Gegenstand, ja, oder man grindet ja wochenlang rum, grindet, ja, also man killt Gegner, ja, bei dem MMORPG, damit seine Erfahrungspunkte steigen und man eben dann höhere Level bekommt. Und ja, das ist sehr langwierig, das nervt und es ist unschön und es ist langweilig. Jedenfalls in den meisten ist das ziemlich langweilig. Und ja, dann geht man eben hin und kauft sich einen Gegenstand. Da hat man das innerhalb von ein paar Minuten, das, was man vielleicht hier ansonsten wochenlang spielen müsste. Ja. Und da kommt dann einiges zusammen. Ich habe bei Runes of Magic gemerkt, dass ich viel mehr Geld ausgebe, ja, im Monat, als wenn da ein Abo vorhanden wäre. Allerdings, das muss man auch sagen, ja, man hat die Möglichkeit zu sagen, nee, ich hole mir das jetzt nicht. Ich spiele jetzt einfach mal so weiter, und das habe ich auch letzte 2 Monate beispielsweise gemacht. Und auch bei dem letzten Spiel, das ich angefangen habe, das ist ja, oh Gott, die vielen Namen, ne? Das ist Grand Fantasia, genau. Da habe ich noch nichts gekauft. Und da probiere ich es mal so. Aber es ist schon so, dass man das kostenlos mit Vorsicht genießen muss, ja, weil diese Spiele oftmals sehr viel teurer sind als dann ein Spiel mit monatlichem Abo. Ja. Und so für viele ist das sehr skurril, ja, zu überhaupt irgendetwas an Geld auszugeben für irgendwas im Spiel und so weiter. Ja, man muss aber auch da dazu sagen, das Spiel an sich ist auch kostenlos. Das kann man sich kostenlos legal runterladen auf der offiziellen Seite. Von der offiziellen Seite installiert das, und da hat man ein Spielschimmer, und dann kann man loslegen im Spiel. Man muss nicht gegen bares Geld kaufen, ja, gegen richtiges Geld kaufen, aber es erleichtert einem halt den Umgang damit, und das sollte man halt nicht nur unterschätzen, dass man dann eben auch hingeht und tatsächlich sowas dann vielleicht kauft, vor allem wenn man in einer Gilde ist, ja, und die sagen, ja, jetzt komm, mach mal, du musst mal gucken, dass du ein bisschen hochkommst mit dem Level und so, ja, wir wollen in die Instanz gehen und so, und wenn ihr jetzt nur Bahnhof verstanden habt, dann seid ihr wohl noch MMO clean. ja, aber dann gibt es da halt auch so ein bisschen Druck von der Spielergemeinde her, und dann lässt man sich eben dann durchaus dazu breitschlagen, eben mal ein bisschen reales Geld zu investieren, damit es eben ein bisschen schneller vorangeht. Gut, aber das ist, wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Ja. Übrigens, ich wollte es eigentlich heute gar nicht ansprechen, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, der besagt, der schreibt, Killer-Spieler, ja, sind wie Heroin-Junkies. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, das ist richtig, das ist wirklich so geschrieben, und das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was den Autoren von den alten Medien so als manchmal durch den Kopf geht, ob die überhaupt wissen, wovon sie schreiben. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht wissen, oder dass ihnen das alles ein paar Generationen zu weit entfernt ist und die das nicht mehr raffen, ja, was das eigentlich soll. Das genauso gut könnte ich sagen, Fußball oder Freizeitspieler beim Fußball sind wie Massenmörder, ja. Sie trampeln wahllos auf Ameisen und Käfer rum, ohne auch nur mit der Wimpern zu zucken, ohne dass es sie überhaupt interessiert. Töten sie Lebewesen auf dem Rasen, ja. Und noch schlimmer, sie faulen ihre Mitspieler tatsächlich manchmal aufs Härteste. Ja, verbietet Fußball. Ja, so ungefähr genauso, wenn man das jetzt mit dem Spielen vergleicht, diese sogenannten Killerspieler werden in vielen Teilen der Welt als E-Sportler auch angesehen. Auch bei uns gibt es eine E-Sport-Liga. Und das sind Leistungen, die da vollbracht werden. Ja, man sagt, ja, Sport, ne? Ja, es gibt schon, man könnte es schon einordnen, wenn man Schach zum Beispiel als Sport einordnet, ja. Oder es gibt ja auch den Denksport, ja. Und dann kann man das schon so sagen, weil es eben Wettkämpfe gibt, ja. Und zwar auf höchstem Niveau. Aber der normale Spieler, sage ich mal, der das ja, aus Spaß an der Freude macht, dass der jetzt so angegriffen wird, so beleidigt wird, so diskreditiert wird, dass so eine Panik gemacht wird, ist einfach unverantwortlich, ja. Amoklauf hin, Amoklauf her. Wer die Version Amoklauf auf Killerspiele beschränkt und dem die Schuld gibt, der hat überhaupt nichts verstanden. Ja? Der hat überhaupt keine Ahnung, von was er redet. Und da kommt es mir immer wieder so vor, als ob das so eine passende Gelegenheit ist, ja, doch irgendeinen Schuldigen zu finden, weil die Gesellschaft selbst, die kann ja nicht schuld sein, ja? Man selbst kann ja nicht schuld sein, dass sowas passiert, ja. Es sind immer wieder so ein paar Minderheiten, ja? Und da kommen die Computerspieler, diese bösen Killer, Vergewaltiger, Abschlacht, Mörderspieler, ja. Die kommen da wieder gerade recht, um einen Schuldigen zu finden. Ja. Unfassbar, was da so abgeht. Naja, jetzt sind es die Killerspieler. Ja, früher waren es halt die TV-Konsumenten. Ja, also das war auch immer eine Riesendiskussion über Gewaltfilme und so weiter. Die hört man jetzt praktisch kaum noch. Stattdessen gibt es eben die große Debatte über Gewaltcomputerspiele. Vor dem Fernseher war es tatsächlich auch mal thematisiert worden, Gewalt im Sport, ja. Auch der Boxsport hatte ständig darunter zu leiden gehabt, ja, unter diesem Vorwurf, dass das doch ein Sport sei für gewalttätige Wahnsinnige, ja. Gut, Mike Tyson, jetzt lassen wir das mal außen vor, es gibt überall Negativbeispiele. Aber gut, ja. Jeder hat irgendwann mal so müsse sich rechtfertigen und ich kann nur sagen, tut mir leid, ihr habt schon verloren. Ja, die Computerspiele wird es noch geben, wenn es die Kritiker schon längst nicht mehr geben wird. Ja, und da könnt ihr nichts dran machen. Ja, das ist die einzige Genugtuung. Nur was für Schaden angerichtet wird, ja, das ist auch diese Frage. Ja. Und man kann jetzt mittlerweile halt schon ziemlich viel Schaden anrichten, weil die Öffentlichkeit offenbar durch die neuen Medien, durch das Internet und eben Computer und Computerspiele doch schon verunsichert ist, weil viele Leute das nicht verstehen und nicht wissen, um was es geht und hören dann eben nur aus den Medien dieses mantraartige Herunterrasseln von solchen Begriffen eben wie Killerspiele und das Darstellen von Computerspielen als das Böse an sich überhaupt, ja. Ja, und was machen dann eben die Leute, für uns zwar kaum vorstellbar, was machen die Leute dann eben, die sich da eben nicht damit auskennen, für die ist das dann tatsächlich so Realität, ja. Die glauben das. Die glauben das, wenn es in so einer Boulevardzeitung steht, ja, oder wenn es auf den Schrott-Null-Nachrichten im Fernsehen kommt. Ja. Die glauben das. Das ist eben die Gefahr, dass dann eben eine ganze Generation verkriminalisiert wird und als abartig dargestellt werden. Gut, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wahrscheinlich sind die Computerspieler genauso abartig, ja, wie die Buchdrucker in der Gutenberg-Zeit das mal waren, ja. Weil, wenn doch alles in Büchern steht, ja, dann brauchen doch die Menschen gar nicht mehr zu denken, ja. So hat es damals geheißen. Bin mal gespannt. In 100 Jahren, ich werde es leider wahrscheinlich dann nicht mehr mitkriegen, ja. Aber wahrscheinlich sagen die Leute in 100 Jahren dann genauso, guck mal, die haben früher tatsächlich mal was gegen Computerspiele und gegen neue Medien gehabt. Das ist ja unglaublich. Waren das damals Barbaren? Nun gut, mir geht der Stoff aus, auch wenn es erst knapp 40 Minuten sind. Und deswegen ist es Zeit, mich mal wieder zu verabschieden. Herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt hier bei der Rios Wochensicht. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und hoffentlich hört auch nächste Woche wieder rein bei mir. Bis denn.